NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Geert Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Heute den 7. Abschnitt. Mathilde Möhring, unsere ehrgeizige Heldin, hat den Rechtsreferendar Hugo Großmann geheiratet, den sie sich mit Geschick geangelt hat, und mit ihrer Hilfe wird er Bürgermeister der westpreußischen Kleinstadt Woldenstein. Und er verdankt es ihrer Klugheit, dass er dort bald Anerkennung findet. Der jüdische Unternehmer Silberstein gehört zu seinen Anhängern, nur der Landrat scheint Hugo nicht wohlgesonnen. Da weist Silberstein den jungen Bürgermeister auf eine Zeitungsnotiz hin. Sie steht am Anfang des folgenden Leseabschnitts. Woldenstein, 14. September. In unserem Kreise rührt man sich bereits für die Wahlen, ohne dass eine besonders brisante Benötigung dafür vorläge, denn die Wahl unseres Landrats von Schmuckern darf wohl als gesichert angesehen werden, da, so viel wir bisher erfahren konnten, seine politischen Gegner auf Aufstellung eines Gegenkandidaten verzichtet haben. Sowohl die polnisch-katholische wie die fortschrittliche Partei vereinigen sich in Würdigung der hervorragenden Charakter- und Verwaltungseigenschaften des Landrats von Schmuckern und halten es für ihre Pflicht, selbst auf Kosten ihrer sonstigen politischen Überzeugungen, ihrem Vertrauen gegen ihn Ausdruck zu geben. Es lässt sich hier von einem Siege der Persönlichkeit sprechen, der umso glänzender ausfällt, als das landrätliche Hauswesen eine Anziehung auf das Polentum äußert. Die feine Sitte, die dem Polentum so viel bedeutet, hat in diesem Hauswesen ihre Stätte. Diese Vorzüge sieht sich auch der Fortschritt trotz gesellschaftlichen Draußenstehens in der angenehmen Lage, vollauf würdigen zu können, weil der vorherrschende Ton nicht nur ein Ton der Vornehmheit, sondern beinahe mehr noch schönste Humanität ist. Frau von Schmuckern hat einen Krippenverein gegründet, zu dem auch die dritte Konfession beigesteuert hat, und die Tätigkeit dieses Vereins wird am Weihnachtsabend Freude in die Hütten der Armut tragen. Über alle großen Fragen hinaus bedarf unser Kreis vor allen Dingen einer Sekundärbahn, um endlich bequeme Verbindung mit der Weichsel zu haben, eine Sache, darin alle Parteien einig sind, und diese Bahn uns zu sichern, ist Landrat von Schmuckern geeigneter als jeder andere, da seine Beziehungen zum Hofe bekannt sind. Adel, wenn er die Zeit begreift und auf Exklusivität verzichtet, ist immer die beste Lokalvertretung. Hugo legte das Blatt aus der Hand und nahm einen Korianderkuchen. Also daher erhält mich für den Verfasser. Natürlich. Da in Woldenstein nur drei Menschen in Betracht kommen können, Silberstein, der katholische Lehrer und ich, und dass Silberstein und der Lehrer aus inneren Gründen nicht gut sein können, so bin ich es. Er erhob sich und sah in den Saal hinein, um noch an Silberstein eine Frage zu richten, aber der war fort. Und so brach er auch auf, um auf seine Wohnung zuzugehen. Unterwegs fiel ihm ein, sollte vielleicht... Aber nein, das war nicht möglich. Dazu war es alles zu gewandt, zu routiniert. Und noch damit beschäftigt, trat er in sein Zimmer, wo Tilde gerade den roten Papierschleier über die Lampenglocke warf. Auf demselben Sofatisch lag auch ein Zeitungsblatt. »Guten Abend, Tilde. Nun, was gibt es?« »Das musst du wissen. Du warst ja aus.« »Ja, ich war in der Ressource, nur eine Viertelstunde. Der Landrat wie ein Ohrwurm. Und dann kam Silberstein und gab mir die Hartungsche Zeitung. Ein Artikel drin aus Woldenstein.« »Ach, das ist gut. Ich dachte schon, er wäre unter den Tisch gefallen.« »Aber Tilde, dann ist es am Ende doch so. Dann hast du den Artikel eingeschickt.« Tilde lachte. »Ja, das mit dem Landrat, das musste anders werden. Das ging nicht so weiter.« »Also wirklich, du hast ihn geschrieben?« »Na, geschrieben nicht eigentlich. Aber wer denn?« »Ein Unbekannter, dem ich nun zu Danke verpflichtet bin. Als wir damals das Gespräch hatten, da sah ich jeden Tag, wenn die Vossische kam, in die Wahlangelegenheiten hinein. Und es sind nun wohl schon 8 Tage, da fand ich das alles in einer kleinen Korrespondenz aus Mislowitz. Und danach habe ich es zurechtgemacht. Wenn man erst das Gestell hat, ist es ganz leicht, eine Puppe zu machen. Er lächelte gutmütig vor sich hin, war aber etwas verlegen. »Tilde, du solltest doch lieber sowas nicht tun. Ich dachte, du würdest mir danken, dass ich das beglichen und deine Stellung angenehmer gemacht habe. Ja, du kannst aber mal damit scheitern. Es kann auch mal schief gehen. Gewiss, alles kann mal schief gehen. Und die sich dadurch einschüchtern lassen, die sitzen still und tun gar nichts. Schief gehen. Ich würde warten, bis es soweit ist. Bis dahin aber würde ich mich freuen, wenn einer für mich sorgt. Silberstein, der so schrecklich gebildet ist, spricht immer von deiner Initiative. Ja, und es ist mir mitunter sehr fatal, wenigstens wenn du dabei bist. Aber ich bitte dich, habe nicht zu viel.« Seit dem Artikel in der Hartungschen hatte sich Hugos Stellung in Woldenstein und Umgegend noch erheblich verbessert. Auch der katholische Lehrer war gewonnen, nachdem auf Tildens Anregung eine Gehaltszulage beantragt und bewilligt war. Tilde freute sich ihrer Errungenschaften und gab ihrer Freude auch dadurch Ausdruck, dass sie sich modisch kleidete, wobei Silberstein, der oft nach Posen und Breslau fuhr, mit Rat und Tat helfen musste. Die Ressource leitete Beziehungen ein, und ein Erscheinen im landrätlichen Hause war in hohem Maße wahrscheinlich. Es setzte sich mehr und mehr die Meinung fest, dass sie sehr klug sei und immer wisse, was in der Welt los sei. Selbst Isenthal gab zu, sie höre das Gras wachsen, und sagte huldigend, sie hat was von unsere Leid. Im Ganzen ließ sie sich das alles aber nicht anfechten und blieb nüchtern und überlegend, und nur darin zeigte sich ein kleiner Unterschied, dass sie sich zu einer gewissen Koketterie bequemte und auf Hugo einen gewissen Frauenreiz ausüben wollte. Sie ging darin so weit, dass sie die Ampel vom Flur her in das Schlafzimmer nahm und zu Hugo bemerkte, draußen im Flur hat sie nun ihre Schuldigkeit getan. Schade, dass das Rosa wie gar nichts aussieht. Es müsste Rubinglas sein. Man kriegt dann so rote Backen. Die gute Schmädike. Was wohl Mutter sagen würde? Ja, sagte Hugo, die würde sich freuen über dich. Und ich habe mir es auch überlegt, ob wir sie nicht zum Fest einladen sollen. Nein, Hugo, dazu haben wir es denn doch noch nicht. Und sie müsste doch Zweiter fahren oder wenigstens von Bromberg aus. Und dann, es geht auch überhaupt nicht. Wir müssen für sie sorgen, natürlich müssen wir das. Denn sie ist doch eine gute alte Frau und immer allein und bloß die Rundschen um sich her, was kein Vergnügen ist. Nein, bestätigte Hugo, dem bei dem bloßen Namen der alte Schrecken wiederkam. Die Rundschen und die Schmädike, die nicht viel besser ist. Aber einladen hierher geht nicht. Wir packen ihr eine Kiste, Schinken, Eier, Butter und legen ihr 4 oder 6 Pakete Torner Kakaschinchen bei und einen schwarzen Muff, den sie sich schon lange gewünscht hat, und Gummistiefel mit Pelz. Und wenn sie das auspackt, dann freut sie sich viel mehr, als wenn wir sie hiermit in die Ressource nehmen. Und überhaupt, es geht nicht. Der Landrat kann da sein. Oder die gnädige Frau. Und nun denk dir einen Boston-Tisch und Mutter mit der Landrätin zusammen. Ich glaube, Mutter kann gar nicht Boston. Sie hat seit Vaterns Tod immer nur Patience gelegt. Nein, dazu ist mir Mutter zu schade, dass sie sie hier auslachen. Und dann, Hugo, auch unsretwegen. Wir sind doch nur, was man in Büchern und Zeitungen so die oberen 10.000 nennt. Obschon Woldenstein bloß 3.500 hat. Und was der Adel auf dem Lande ist, das sind die Honoratioren in der Stadt und das sind wir. Also, es geht nicht. Ich denke, wir warten, bis ein Jahr um ist und dann nimmst du Urlaub und dann besuchen wir Muttern und können dann auch sehen, was aus Rybinski geworden ist. Hugo war mit allem einverstanden. Er hatte das mit der Alten auch nur so gesagt, weil er Tilden eine Freude machen wollte. Zugleich dachte er an ein Weihnachtsgeschenk. Er fand Rubinglas auch hübscher. Die Woche zwischen Weihnacht und Neujahr verging in Saus und Braus. Der Landrat, der während der letzten 4 Wochen im Reichstag gewesen war, kam zurück und eine Festlichkeit drängte die andere. Am Weihnachtsabend war erst Aufbau für die armen Kinder aller Konfessionen, wobei Tilde, die Landrätin, und Rebecca Silberstein die Leitung übernahmen. Am Silvesterabend war Theateraufführung in der Ressource, wo erst Monsieur Herkules und dann das Schwert des Damokles gespielt wurde. Hugo hätte gern mitgespielt, musste aber verzichten, weil es sich nicht passe. Silberstein gab den Buchbindermeister Kleister und erfuhr, dass sein Spiel an Döring erinnert habe. Hugo dachte den ganzen Abend über an Ribinski und beneidete das Stehen in der freien Kunst. Der Ball, der folgte, ließ aber trübe Gedanken nicht aufkommen. Er eröffnete mit der Landrätin die Polonaise. Der Landrat folgte mit Tilde, die Reichstagsberichte jeden Morgen las und einen markanten Satz aus einer kurzen Rede zitierte, die der Landrat über die Simultanschulfrage gehalten hatte. »Sie interessieren sich für Politik, meine gnädigste Frau?« »Ja, Herr Landrat, je mehr ich die kleinen Verhältnisse fühlte, die mich umgaben, je mehr empfand ich eine Sehnsucht der Auffrischung, die nur, ich will nicht sagen das Ideal, aber doch das Höhere geben kann. Ich darf sagen, dass die Reden des Fürsten erst das aus mir gemacht haben, was ich bin. Es ist so oft von Blut und Eisen gesprochen worden, aber von seinen Reden möchte ich für mich persönlich sagen dürfen, Eisenquelle, Stahlbad. Ich fühlte mich immer wie erfrischt.« Beim Souper, das den Tanz auf eine Stunde unterbrach, saßen sich Landrat und Bürgermeister gegenüber. Als um 2 Uhr der Tanz wieder begann, rückten sie nebeneinander, und der Landrat sagte, »Bürgermeister, Freund, Sie haben eine famose Frau, kolossal beschlagen, weiß ja Bescheid wie ein Reporter. Oder eigentlich besser, die Reporter sind Maschinen und folgen bloß mit Ohr und Hand. Aber Ihre Frau, Donnerwetter, da merkt man was. Muck, Rasse, schick. Sagen Sie, was ist es für eine Geborene? Vielleicht Kolonie oder Familie, die den Adel hat fallen lassen?« Hugo nannte den Namen und der schon stark angefisselte Landrat fuhr fort. »Hören Sie, Bürgermeister, es steckt da was drin. Oder ob vielleicht die Mutter...« Hugo sagte, so viel er wisse, na ganz egal, schloss der Landrat, ganz egal, wo es herkommt, wenn's nur da ist und muss ein Bombengedächtnis haben. Hugo gegen den Schluss hin tanzte noch eine Radova mit der Landrätin und geleitete dann beide bis an den draußen wartenden Schlitten. Er war im Frack mit weit ausgeschnittener Weste und draußen blies ein Südoster vor den Karpaten her. Als er mit Tilde eine Stunde später in seiner Wohnung ankam, war er im Fieber und hüstelte. »Tilde, mir ist nicht recht. Ich möchte ein Glas Zuckerwasser.« »Immer dasselbe Zuckerwasser. Wer trinkt Zuckerwasser, wenn er von einem Ball nach Hause kommt? Ich werde dir eine Tasse Kaffee machen.« Und sie holte die Spirituslampe, setzte das Kesselchen auf und machte ihm eine Tasse Kaffee von 3 Lot. Er fieberte furchtbar. Wäre das Wetter über Nacht anders geworden, so hätte das Fieber vielleicht nicht viel bedeutet. Aber der Wind ging noch mehr nach Osten rum, und an Schonung war nicht zu denken, weil allerhand Visiten zu machen und allerhand Pick- und Stuhlschlitten für den Nachmittag zu besorgen waren. Sich davon auszuschließen war umso unmöglicher, als Hugo beim Abschied um die Ehre gebeten hatte, die Landrätin auf dem Eise fahren zu dürfen. Eine kleine Eitelkeit kam hinzu, er war ein sehr guter Schlittschuhläufer und wollte sich in den Pausen als solcher zeigen. Tilde schlug ihm zum Frühstück ein Glas Portwein vor, aber sein Zustand war doch schon so, dass er auf Haferschleim drang. Er genoss auch bei Tisch nichts anderes und nahm ein Schächtelchen isländische Moospastillen mit sich, als er um 3 zu dem Rendezvous auf dem Eise aufbrach. Er sah sehr verändert aus, was auch Tilden nicht entging. Und weil sie trotz alles Abhärtungsprinzips, nach dem sie selber lebte, nicht ohne eine gewisse Teilnahme für ihn war, so würde sie ihn vielleicht vom Eise zurückgeschickt und bei der Landrätin, die noch nicht da war, bei ihrem Eintreffen entschuldigt haben, wenn nicht ein alter polnischer Graf, dessen Bekanntschaft sie schon am Abend vorher gemacht, sich ihrer bemächtigt und ihr auf seinem kleinen Muschelschlitten mit 2 Scheckenponys davor einen Platz angeboten hätte. Sie musste das annehmen, denn er war der reichste und angesehenste Mann der ganzen Gegend, original und schon über 70. Tildes Franke, ganz uneingeschüchterte Manier, hatte ihm schon auf dem Silvesterball gefallen, und er war enchantiert, als sie seine Aufforderung, den Platz im Schlitten einzunehmen, ohne weiteres annahm. Er fuhr selbst und legte seine mächtige Wolfsschur um den kleinen Schlittensitz herum und forderte Tilden auf, die Schuhe von rechts her zu halten, so daß sie wie in einer Pelzlaube saß. Und nun flog der Schlitten über das Eis hin, und die Glöckchen läuteten, und die weißen Decken blähten sich im Winde, während der Alte von der Pritsche her seine Konversation machte. »Freut mich, meine gnädigste Frau. Sacre bleu, man sieht doch. Große Stadt, andere Menschen. Berlin. Nicht preußisch, ich, nicht sehr. Aber Berlin. Oh, Berlin. Eine merkwürdigen Stadt. Eine tollen Stadt.« Tilde versicherte lachend, dass sie davon eigentlich wenig gemerkt habe, dass Berlin, das sie kenne, sei sehr wenig toll, fast zu wenig. Es passiere ja eigentlich gar nichts. »Ja, meine Gnädigste, das macht die Stelle, wo man steht, von der aus man sieht. Ich habe gestanden immer sehr in Front, immer sehr avancé. Glaub ich, Herr Graf, Ihre gesellschaftliche Stellung? Oh, nicht das Gesellschaftliche. Das vor dem großen Tor. Oh, viele Lichter da, viele Schatten. Da hatten wir Maskenball. Kroll. Kennen Sie Kroll? Gewiss, Herr Graf. Jede Berlinerin wird doch Kroll kennen. Und da hatten wir Maskenball. Ich, Fledermaus. Und da hatten wir Orpheum. Auch davon habe ich gehört. Aber ich habe gesehen, eine merkwürdige Stadt. Eine tolle Stadt. Aber eine Stadt ohne Grimasse. Ja, das ist wahr. Eine Stadt von sehr freier Bewegung. Ich glaube doch nicht überall. Nicht überall. Das ist wieder, wo man steht, meine gnädigste Frau. Wo ich gestanden, sehr freie Bewegung. Und keine falsche Verschämung. Aber doch vielleicht eine richtige. Verschämung immer falsch, immer Grimasse. Und ich liebe die freie Bewegung. Ein Herzählen sämtlicher Berliner Lokale mit freier Bewegung stand in Sicht, und wer will sagen, wo Graf Goschin schließlich gelandet wäre, wenn nicht eine plötzlich quer durch das Flusseis gezogene Rinne das Weiterfahren gehindert und zur Umkehr gezwungen hätte. Wenige Minuten und der Schwanenteich war wieder erreicht, wo sich die Woltensteiner Honoratioren in engerem Kreise bewegten, die Jüngern in Nähe eines Leinwandzeltes mit einem aufgemauerten Herde, drauf eine Punsch- und Waffelbude, draus der angesäuerte Fettqualm ins Freie zog. In Front dieser Bude hielten die Schlitten, und auf einer Bank, der die eine Wand der Bude als Rückenlehne diente, saßen Hugo und die Landrätin, die eben den Pickschlitten verlassen hatte, sich hier zu erholen. Hier hielt jetzt der kleine Muschelschlitten des Grafen, und der Graf schlug die Schuhe zurück, um Tilden aus ihrem Gefängnis zu entlassen. »Ja, meine gnädigste Frau, es hat nicht sollen sein.« »Was, lieber Graf?« »Eskapade. Wollte wie Gott der Unterwelt oder Pluto. Warum nicht höher hinauf? Warum nicht Jupiter?« »Ach, ich verstehe. Wegen der Attrappe. Gnädigste Frau hat meine spitze Zunge.« Er winkte von den Leuten, die umherstanden, einen heran und gab ihm die Zügel und hieß ihn den Schlitten seitwärts führen, an eine Stelle, wo rotes Weidengesträuch vom Ufer her auf das Eis hinabhing. Dann nahm er Hugo unterm Arm und ging, um ein Glas Punsch zu trinken, auf die Bude zu, wo wenige Schritt neben dem Herd ein zerschlissenes Sofa stand. »Sehr erfreut, Bürgermeister, eine charmante Frau, kluge Frau, gar nicht ängstlich. Haben alles gesehen und denken immer, alles geht vorüber, und den Kopf wird es ja wohl nicht kosten.« Hugo, halb geschmeichelt, bestätigte, das sei so die Schule der großen Stadt. »Ja, merkwürdige Stadt. Tolle Stadt!« Diese Worte hatten etwas Beunruhigendes, selbst für Hugo, der seiner Tilde sicher zu sein glaubte. Er kam aber nicht dazu, dem lange nachzuhängen, denn ein heftiger Hustenanfall zwang ihn, sich an der Sofalehne festzuhalten. Als der Anfall vorüber war, kam der Graf mit einem Glase Punsch, das löse. Hugo kam in die Verlegenheit, ablehnen zu müssen. Es würde seinen Zustand verschlimmern. Kann nicht verschlimmern. Punsch nie. als er Hugo mit seinen listigen, etwas blutunterlaufenden Augen aber ansah, kam ihm doch ein Zweifel, ob Punsch hier Allheilmittel sei, und er ging sogar hinaus und rief die noch im Gespräch mit der Landrätin auf der Bank sitzende Tilde: »Gnädigste Frau, der Herr Gemahl, packen wir ihn in die Schur, und der Knecht kann ihn nach Hause fahren.« »Es ist besser, wir gehen, Herr Graf«, sagte Tilde, und Hugo führend, der traumhaft hin und her schwankte, gingen sie auf die Stadt zu. Als sie fort waren, setzte sich der Graf neben die Landrätin und sagte: »Woldenstein kann sich nach einem neuen Bürgermeister umsehen.« Die Landrätin lachte: »Bei Ihnen draußen gedeiht das zweite Gesicht.« »Nein, aber ich sehe gut.« Der Arzt war über Land, erst gegen Morgen kam er und hatte gegen Tildes Behandlung des Kranken Brotrinde mit Essigwasseraufguss, ein Mittel, das noch von der alten Möhring herrührte, nichts Erhebliches einzuwenden. »Es hat nichts geschadet«, sagte er, »und das ist immer schon viel.« Er verordnete dann eine Aaltee-Abkochung, und als Tilde fragte, ob es was zu bedeuten habe, lächelte er und sagte: »Einigermaßen, es ist eine Lungenentzündung. Vor allem Ruhe.« Tilde war eine gute Krankenpflegerin und gab ihm die Medizin mit einer Genauigkeit, als ob das Leben an der Minute hinge. Sie glaubte nicht daran, aber sie wollte nichts versäumt haben. Die Vormittagsstunden vergingen unter Umwandlung des Schlafzimmers in ein Krankenzimmer. Die nach dem Hof hinausgehenden Fenster wurden verhangen, während die Tür nach der Vorderstube offen blieb, nur durch eine halbe Portiere geschützt. Tilde sah oft hinein, ohne dass der Kranke irgendwas verlangt hätte. Dann ging sie wieder an das Vorderfenster, das von der vorigen Frau Bürgermeister her noch einen altmodischen Tritt und einen Fensterspiegel hatte. Dieser war eigentlich überflüssig, denn es gab so wenig zu sehen, dass es auch nichts zu spiegeln gab. Mitten auf dem Marktplatze stand das Rathaus mit einer schräg laufenden hölzernen Stiege, die bis zum ersten Stock aufstieg und sich hier in einen schmalen Laubengang fortsetzte, aber alles von Holz. Dicht neben dem Rathaus standen ein paar alte Scharren, verschlossen und verschneit. An der anderen Marktplatzseite war die Löwenapotheke, deren Provisor gähnte, denn seit der Mixtur für den Herrn Bürgermeister war seine Tätigkeit noch nicht in Anspruch genommen worden. Daneben ein Bäckerladen mit einem schräg gestellten Blechkuchen im Schaufenster und einigen bewundernd davorstehenden Kindern. Die Sonne fiel so grell darauf, dass Tilde die großen Zuckerstellen erkennen konnte. Zwischen dem allem glitt ihr Auge hin und her und nahm erst eine andere Richtung, als sie, diesmal allerdings mit Hilfe des Spiegels, den Briefträger der Herzog-Kasimir-Straße heraufkommen sah. Er trat auch gleich danach ins Haus, und Tilde ging ihm entgegen, um ein paar Briefe in Empfang zu nehmen. Einer war aus Breslau, also wahrscheinlich eine Rechnung oder ein Verzeichnis. Der andere eine Vermählungsanzeige Ribinskis, aber mit einer anderen Dame. Und der dritte von der alten Frau Möhring. Frau Bürgermeister Grossmann, geborene Möhring, Woldenstein in Westpreußen. Die Buchstaben waren so steif gekritzelt wie auf einem Waschzettel. »Gott«, sagte Tilde, »wenn Mutter bloß nicht immer geborene Möhring schreiben wollte. Möhring ist doch zu wenig.« Dann ging sie bis an die Portiere und horchte hinein, und als sich nichts in der Schlafstube regte, ging sie wieder bis ans Fenster und setzte sich in den kleinen schwarzen Stuhl mit drei Goldstäbchen, der hier stand, und nun las sie. »Meine liebe Tilde, die Kiste kam gerade Heiligabend an, aber schon früh, und da gerade die Rundschen da war, sagte ich: Nur Rundschen, nur wollen wir sie aber auch gleich aufmachen. Und da hättest du sehen sollen, wie geschickt sie war und wie sie jeden einzelnen Nagel rausholte, ohne Kneifzange, bloß alles mit's Küchenmesser. Und als wir alles raus hatten, gab ich ihr eins von die Pakete, weil ich dran denken musste, dass ihr die Petermann zu vorigen Weihnachten auch ein großes Stück Steinpflaster gegeben hatte. Sie war aber noch nicht ganz zufrieden, bis ich ihr sagte: Na Rundschen, wenn es soweit ist, den Schinkenknochen, den kriegen Sie auch. Da bedankte sie sich. Ich weiß das schon von Ulrike, sie sind immer so sehr nach Fleisch. Natürlich, wer soll es denn bezahlen? und muss ich dir doch sagen, dass ich mich sehr über alles gefreut habe, weil man doch die Liebe sieht und dann auch, weil ich sehe, dass du's kannst und ihr's haben müsst. Und sieh, Tilde, das ist doch die Hauptsache, denn mit der Sparkasse, das ist ja nun vorbei, weil es alles so viel gekostet hat. Und wenn ich mir denke, dass es auch knapp ginge, was sollte da werden? In einen Spittel mag ich nicht. Und nun sah mir, Tilde, wie steht es eigentlich mit dir? Ach, es macht ja bloß Angst und Sorge. Und wie sie nachher einschlagen, weiß man auch nicht. Besser ist besser. Und du hast mir noch immer nicht geschrieben von wegen der Witwenkasse. Die Schmädicke meinte zwar neulich, sie müssten einkaufen, ob sie wollen oder nicht, aber es wäre mir doch lieb zu hören, dass du ganz sicher bist. Ich bin immer so sehr fürs Sichere, denn der Mensch denkt und Gott lenkt und heute rot und morgen tot. Und er war mitunter so rot, was mir nicht gefallen hat. Und auch die Rundschen sagte, glauben Sie mir, Frau Möhring, es sitzt ihm hier. Und nun grüße deinen lieben Mann und sag ihm, ich ließ ihm ein glückliches neues Jahr wünschen. Er verdient es und es wird sich schon belohnen. Es ist ja viel draufgegangen, aber es schadet nicht und ich habe es alles gerne gegeben. Und die Schmädige sagte neulich, aufs Kapital kommt es nicht an, wenn man bloß gute Zinsen hat. Deine dich liebende Mutter, Adele Möhring, geborene Prinz. Gott, nur auch noch Prinz, sagte Tilde, was sich Mutter nur eigentlich denkt. Und was sie da schreibt, als ob sie sich geopfert und mir mit ihrem Sparkassenbuch, was doch mein war, mein Glück bereitet hätte. Na, sie war immer so. Und nach ihrer Art meint sie's gut, erst mit sich und dann mit mir. Und dann war das Gute, dass sie mir immer freie Hand gelassen hat. Eine weimrige alte Frau, aber ich habe doch mit ihr leben können. Und vielleicht muss ich wieder mit ihr leben. Heute rot und morgen tot. Dass sie auch gerade sowas schreiben musste. Hugo gefällt mir nicht. Und der Doktor mit seinem einigermaßen hat mir auch nicht gefallen. Ich möchte ihn nicht gern verlieren. Er ist so gut und hat mir eine Stellung gegeben. Denn wenn ich es auch gemacht habe, wenn er nicht da war, so ging es nicht. Ich möchte ihn nicht gern verlieren. Aber sonderbar, alles hat doch so seine zwei Seiten. Und wenn ich so den Platz und die drei Scharren sehe, jetzt guckt sich der Provisor im Spiegel an und findet sich hübsch, da weiß ich doch nicht, ob es nicht hübscher war, wenn ich nach der Stadtbahn rübersah und wenn Bolle durch die Straßen klingelte. Nun, Mutter hat ja auch geschrieben, der Mensch denkt und Gott lenkt. Sie hat immer solche Sätze, aber richtig ist es. Und ich muss es abwarten, wie Gott lenkt. Hugo genas, und Ende Februar saß er im Garten in Front von einem Weinspalier, auf das eine warme Februarsonne fiel. Tilde saß neben ihm und las ihm die Zeitung vor, denn es waren die Tage, wo Bismarck ins Schwanken kam. Hugo sog jedes Wort ein und zeigte großes Interesse, ergriff aber nicht Partei. »Sie werden wohl beide recht haben.« Tilde lächelte. »Ja, Hugo, das bist ganz du, beide recht. Ich bin für einen.« Über den Zaun fort grüßten die Nachbarn, die sich schon in ihren Gärten zu schaffen machten und stellten auch Fragen nach seinem Befinden, denn so kurze Zeit er in der Stadt war, so war er doch sehr beliebt und jeder freute sich seiner Wiedergenesung. Die Landrätin kam persönlich und klagte sich an, eigentlich sei sie schuld, er habe sich's bei Ostwind auf dem Eise geholt. Und der alte Graf schickte eine große Melone aus seinen Treibhäusern mit einem Billett voll fantastischer Verbindlichkeiten und Ratschläge. Nach Berlin hin war all die Wochen über kein Wort über die Krankheit vermeldet worden, weil Tilde dem Gejammer der Alten entgehen wollte, und auch jetzt, wo die Genesung da war, schrieb sie nichts von der zurückliegenden, schweren Sorge. Vielleicht unterließ sie es auch, weil sie der Genesung misstraute. Wozu, wie sich bald zeigen sollte, nur zu viel Veranlassung da war. NDR Kultur